Samstag, 27. Mai 2017. Wieder hängen die Fahnen auf Halbmast im Niemandsland. Der Ort, Manchester, ein Montag im Mai, ein Popkonzert. Die Opfer, Halbwüchsige und Kinder, manche in Begleitung von Eltern, Onkel, Tante, Oma. Das Geschehen, ein Terrorattentat, eine Bombe wird in der Menschenmenge gezündet. 22 Tote, 69 Verletzte, die meisten Kinder und ganz junge Menschen. Der Täter, islamistischer Mann, 22 Jahre alt, Migrationshintergrund, Libyer, in Großbritannien geboren. Tatmotiv, Hass auf westliche Kultur, westliche Jugend, Ungläubige, Demokratie, freie Gesellschaft, Hass auf Popkultur. Hintergründe. 1. Islamistische Hassprediger, die ungestraft ihre Terrorpropaganda ausüben, zum Teil in öffentlichen Moscheen, im Internet, in islamistischen Kulturvereinen. Hintergrund 2. Importierter, außer Kontrolle geratener Islamfaschismus. Hintergrund 3. Imperialistische Kriege, Drohnenangriffe, Stellvertreterkriege, Regime-Changes, vorgenommen und ausgeführt von USA und NATO. Hintergrund 4. Westliche Behörden, Geheimdienste und Militäroberkommandos, die islamistische Gruppen seit Jahrzehnten bewaffnen, trainieren und losschicken. Gegen die Gaddafis, Assads, Saddam Husseins im Nahen Osten, wo unser Öl liegt. Hintergrund 5. Gut vernetzte islamistische Terrornetzwerke in ganz Europa. Hintergrund 6. Nicht integrierbare, verklemmte, von Hass und pubertären Tötungsfantasien zerfressene Individuen, deren Lebensmission die inszenierte Blutkirmes ist. Angetrieben von einem blutsaufenden Rachegott, hochgepeitscht von ethnofaschistischen Priestern. Gefühle, Wut, Trauer, Empörung, Ohnmacht, Hass auf den Hass. Aber auch Hass ohne Hass auf den Hass. Gegenrache, Auge um Auge, Einwände dagegen, Abscheu, Entschlossenheit. Willkommen in einem trauernden Niemandsland. Ist schwarz und weiß ist weiß. Und wenn wir das so sagen, dann genügt das als Beweis. Man weiß, die Bösen sind böse, die Guten sind wir. Also stellen Sie keine Fragen, wir stellen die Fragen hier. Gehen Sie hinter die Absperrung, bitte bleiben Sie nicht stehen. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Es ist alles okay in Guantanamo Bay. Es ist alles okay in Guantanamo Bay. Wir haben da ein vorbildliches Lager gemacht und jeder Vorbildvergleich ist völlig unangebracht. Ein Lager, in dem es mit rechten Dingen zugeht. Das Recht ist immer da, wo unsere Fahne fehlt. Wir machen hier die Regeln und wir sind das Gesetz. Also ersparen Sie uns Ihr weinerliches, mitleidiges Geschwätz. Es ist alles okay in Guantanamo Bay. es ist alles okay in Guantanamo Bay. Wir sind die Guten und die anderen sind die Schlechten. So einfach ist das mit den Menschenrechten. Was kümmert es uns, wenn ihr uns anpinkelt und kläfft? Kümmert euch um euer eigenes Geschäft. Es ist alles okay, alles okay in Guantanamo Bay. Wir haben einen guten Stacheldrahtzaun. Sie sollen nicht drüber schauen, sie sollen uns nur vertrauen. Auch wenn man nicht sieht, was dahinter geschieht, mit dem, der damit verbundenen Augen niederkniet. Wir haben ihn gefasst, wir sind das Weltgericht. Ob es der Weltöffentlichkeit nun mal passt oder nicht, denn es ist alles okay. Yeah. In Guantanamo Bay. Check it out. Alles okay. In Guantanamo Bay. Wir sind die Guten und die anderen sind die Schlechten. So einfach ist das mit den Menschenrechten. Was kümmert es uns, wenn ihr uns anpinkelt und kläfft? Kümmert euch um euer eigenes Geschäft. Es ist alles okay, alles okay in Guantanamo Bay. Im Land der Tapferen und in der Heimat der Freien warten wir nicht auf ihren Rat, mischen sie sich nicht ein. Keine Diskussion, keine Genfer Konvention. Dieses hier ist Gottes eigene Nation. We do it our way in Guantanamo Bay. Es ist alles okay in Guantanamo Bay. So, jetzt bitte mal den Gefangenenchor. Jobe, Jobe in Guantanamo Bay. Und jetzt mal das alte Europa. Ah, tout est parfait. A Guantanamo Bay. Ja, und jetzt ganz leise, nur die Achse des Bösen, bitte. Schön. In Guantanamo Bay. Alle Schurkenstaaten zusammen, bitte. Gulutama, wie Guantanamo Bay. Fein, und noch mal die Ansage aus dem Deutschen Bundestag. Ja, ja, ja, ja. Okay, in Guantanamo Bay. Check it out. In Guantanamo Bay. Ich möchte einen Gruß senden an zwei sehr treue Hörer, eine Hörerin und einen Hörer. Ich grüße von hier aus Renate und Luis, die uns vor einer Woche besucht haben und Kontrabanda FM feierlich eine Spende überreicht haben. Dafür danke ich sehr. Seid gegrüßt. Vor ein paar Monaten hatten wir über einen sehr interessanten Kreuzberger Laden berichtet, der heißt HGM99 Exil. Weil es gibt nicht nur Windbreaker und antifaschistisches Deospray oder Teleskopschlagstöcke. Es gibt Haarfarbe, es gibt Trillerpfeifen. Leute können auch viele Sachen kostenlos kriegen. Und das Konzept, dass sich die Ware, die so gemischt ist, auch immer wieder einen gemischten Dialog ermöglicht. Es geht um einen revolutionären kleinen Laden, dessen Mietvertrag ausgelaufen ist. Aber ein neuer Mietvertrag ist mittlerweile unterschrieben. Der Umzug steht bevor. Hans-Georg Lindenau bleibt mit seinem M99-Laden nach langem Kampf in Kreuzberg. Der legendäre Kreuzberger Laden ist gerettet. HGM99 Exil steht auf einem selbstgemalten Schild in einem Fenster der Ladenräume in der Falkensteinstraße 46, mitten im Kreuzberger Eventgebiet, so heißt das heute, früher hieß das Kiez. In unmittelbarer Nähe zur Oberbaumbrücke erhält der Gemischtwarenladen für Revolutionsbedarf sein neues Domizil. Am Mittwoch wurde der Mietvertrag abgeschlossen. Mehr als 30 Jahre hat der nach einem Sturz auf einen Rollstuhl angewiesene Hans-Georg Lindenau seinen Szeneladen mit dem Sortiment aus Büchern, Aufklebern und politisch korrekten Kleidungsstücken in der Manteuffelstraße 99 betrieben. Lindenau, der seine Kundinnen auch schon mal zur Assistenz beim Ladendienst aufforderte, ist in der linken Szene über Deutschland hinaus bekannt. Für Anarchisten und Anarchistinnen und junge Antifas aus ganz Europa gehörte ein Besuch des M99 zum festen Bestandteil eines Berlin-Trips. Auch von Berliner Aktivistinnen wurde der Laden geschätzt, weil er die Spaltungstendenzen in der radikalen Linken ignorierte. So hatte Lindenau lange die prononziert israel-solidarische Zeitschrift Bahamas, genauso wie die radikal-antizionistische Publikation Intifada im Sortiment. Lindenau vertraute auf die mündigen Kundinnen, die keine Bevormundung brauchen. So argumentierte er auch gegen den politischen Staatsschutz, der bei mehr als 50 Razzien im Laden immer wieder Schriften aus der autonomen Szene beschlagnahmte. Doch in den letzten Jahren war es zunehmend die Gentrifizierung, die Lindenau Probleme bereitete. Dass das Haus mit dem M99-Laden gleich 7-mal den Besitzer wechselte, hat wohl auch mit den unkonventionellen Mitteln zu tun, mit denen Lindenau gegen eine drohende Vertreibung kämpfte. So trennte sich bereits in den 1990er Jahren ein Arzt wieder von der Kreuzberger Immobilie, nachdem Lindenau mit Unterstützerinnen und Unterstützern vor dessen Praxis in einer Brandenburger Kleinstadt auftauchte. Hat Lindenau mit dem Umzug nun doch gegen die Gentrifizierung verloren, fragen sich manche in der Berliner Szene. Für Lindenaus Anwälte Burkhard Dräger, Benjamin Rabe und Christoph Müller hingegen hat mit dem Ortswechsel ein langjähriger Mieterkampf, der bereits mehrere Gerichte beschäftigte, ein positives Ende gefunden. Sie sehen es als einen besonderen Erfolg, dass Lindenau in Kreuzberg bleiben kann. Möglich wurde das, weil die Stiftung Umverteilen mit Lindenau den Mietvertrag abschloss. Ein langjähriger Mieterkampf hat ein positives Ende gefunden. Magnus Henge von der Nachbarschaftsinitiative Bits im Kiez verweist auf den großen öffentlichen Druck, mit dem im August 2016 eine Zwangsräumung von dem in seinem Laden lebenden Lindenau verhindert werden konnte. Dem auf Assistenz angewiesenen Lindenau sei es nun auch in seinem neuen Domizil möglich, sein, so heißt es aus dem Gerichtsurteil, einzigartiges Lebenskonzept des durch Kunden betreuten Wohnladens fortzusetzen. Laut Henge hat Bits im Kiez Lindenau nicht nur beim Kampf gegen die Räumung unterstützt, die Initiative organisierte auch Nachbarschaftshilfe bei der rollstuhlgerechten Einrichtung der neuen Ladenwohnung. Bis spätestens zum 30. Juni soll der Umzug abgeschlossen sein. Die Existenz des Ladens ist bisher eine reale Gentrifizierungsbremse in Kreuzberg. Wir haben genügend Revolutionsbedarf. HG und M99 bleiben. Ich verlas einen Bericht aus der Taz. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kommen wir nun zu unserer Geschichtsabteilung. Viele Menschen reisen jedes Jahr nach Mallorca. Viele Deutsche tummeln sich da an den Stränden, gehen in diese berüchtigte Schinkenstraße oder Bierallee oder wie das da alles genannt wird. Mallorca ist das Reiseziel Nummer 1 immer noch für viele, viele Deutsche und Europäer. Früher Billigtourismus, nun bemüht die Insel sich um ein etwas besseres Image. Weg vom Sauf- und Party-Image der vergangenen Jahre, besonders der 90er. Kaum jemandem, der dort einreist und faul am Strand liegt, ist jemals bewusst, dass diese Insel einmal der Inbegriff des Terrors war für viele Menschen, besonders für die arbeitende Bevölkerung, für Bauern und Arbeiter. Wir hören jetzt das 34. Kapitel unserer Serie Es lebe der Tod. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 34. Teil. Terror auf Mallorca. No pasarán. Pasaremos. Pueblo de España en pie. Ustedes, defended la vida de vuestros hijos. Defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios inimaginables antes de consentir que triunfe la libertad. Sommer 1936. Während sich nach anfänglichen Erfolgen der Republikaner im Spätsommer die Chancen der Nationalen auf dem Festland bessern und ihre Armeen Madrid bedrohen, sind die Inseln im Mittelmeer, die Balearengruppe, fast alle sogleich in die Hände der Nationalen gefallen. Der katholische Dichter Jorge Bernanos hält sich in diesem Sommer 1936 im Hause des Falangistenführers Marqués de Zayas auf. In seinem Buch »Le Grand Cimetière sous la Lune« erhebt er anklagend seine Stimme gegen die faschistische Barbarei. Ich sah auf den Ramblas, den Hauptstraßen in Mallorca, Lastwagen mit Männern. Diese Lastwagen rasten donnernd auf gleicher Höhe mit den farbenfrohen Terrassen vorbei, auf denen sich ein ländlicher Jahrmarkt abspielte. Diese Lastwagen waren grau von Staub. Grau waren auch die Männer, die immer zu viert nebeneinander hockten, ihre grauen Mützen auf den Knien und ihre Hände an den Säumen ihrer Hosen. Sie wurden jeden Abend von verlassenen Dörfern hereingebracht. Man trieb sie zusammen, wenn sie von den Feldern kamen. Da saßen sie nun und machten ihre letzte Reise. Ihre Hemden klebten verschwitzt an den Schultern, ihre Arme schmerzten von des Tages Arbeit. Sie hatten die Suppe auf dem Tisch stehen lassen müssen, und auch die Frau, die zu spät mit einem Tuch mit den wenigen Habseligkeiten zum Gartentor gekommen war. Adios, recuerdos, adieu, seid gegrüßt. Die deutschsprachige Zeitung Soziale Revolution veröffentlicht im Frühjahr 1937 den Augenzeugenbericht des Anarchisten Manuel Pérez, dem es gelungen ist, von den Balearen zu entfliehen. Der folgende Abschnitt ergänzt den Bericht von Bernanos. Es gab ein Auto, welches das Todesauto genannt wurde. Dieses Auto fuhr um Morgengrauen aus und kam bis zu den Arbeitervororten von Palma. Die feigen Mörder wussten, dass sie dort nur mit Flüchen und Blicken des Hasses und der Verzweiflung empfangen wurden. Die Arbeiter wurden aus ihren Wohnungen geholt und zum Generalquartier der Falange geschleppt. Dort wurden sie misshandelt und gezwungen, Arriba España, Hochspanien, zu rufen. Dann bediente man sich der italienischen Methode und gab ihnen Rizinusöl ein. Danach wurden die Gefangenen zwei und zwei aneinander gebunden und wieder auf das Auto verladen. Nun ging's mit abgeblendeten Lichtern der Landstraße zu, die zum Friedhof führt. Dort angekommen, ließ man sie aussteigen und erschoss sie feige von hinten. Nach der Ermordung riss man den Leichen die Augen aus und verstümmelte sie mit Bajonetten und Gewehrkolben bis zur Unkenntlichkeit. Manche behaupten, dass man die Torturen schon vor der Erschießung der Gefangenen ausführte. Das kann ich nicht nachprüfen, aber ich kann versichern, dass die Leichen schrecklich verstümmelt waren. Eines Tages wagte ich es, eine Familie, deren Sohn ermordet worden war, bis zum Friedhof zu begleiten. Ich sah auf der Erde 14 Leichen liegen, unerkennbare Fleischklumpen. Sie waren nackt und mit Erde beschmiert. Die Augen waren aus den Höhlen gequollen und die Gesichter von Bajonettstichen zerfetzt. Einer der Toten hielt eine Handvoll Gras in der verkrampften Faust. In den Gefängnissen von Palma de Mallorca, in der Festung und auf den Schiffen im Hafen, sowie in einem neuen Gefängnis, das man aus Platzmangel baute, befinden sich mehr als 6000 Gefangene, unter ihnen 250 Zivilgardisten und Zollpolizisten und ungefähr 100 katalonische Soldaten. Um die nötigen Mittel zur Kriegsführung zu bekommen, erließ der Militärkommandant von Mallorca ein Gesetz, welches die Einwohner von Palma zwang, alle Wertsachen, Gold, Silber und ausländisches Papiergeld innerhalb von 72 Stunden abzuliefern, unter Androhung der Bestrafung durch das Kriegsgericht. Um diese Räubereien zu decken und ihnen eine legale Form zu geben, berichtete man in den Zeitungen: Zahlreiche Spenden sind eingegangen, welche die Liebe zur nationalen Sache und den großen Patriotismus der Bevölkerung beweisen. Mitte August 1936 geht auf Mallorca die Macht auf einen italienischen Faschisten namens Arconobaldo Bonaccorsi über, der sich General Graf Aldo Rossi nennen lässt. Georges Bernanos erzählt: Der Neuankömmling war weder ein General noch ein Graf, noch hieß er Rossi. Er war ganz einfach ein italienischer Beamter, der den Schwarzhemden angehörte. Eines schönen Morgens sahen wir ihn in einer scharlachroten, dreimotorigen Maschine ankommen. Sein erster Besuch galt dem Militärgouverneur, den General Godet ernannt hatte. Dort wurde er höflich empfangen. Er schlug mit der Faust auf den Tisch, hielt eine Rede und erklärte, er sei ein Sendbote des wahren Faschismus. Und einige Tage später wurde der spanische General mit seinem gesamten Stab ins Gefängnis geworfen, während Graf Rossi nun den Befehl über die Falange übernahm. In einem schwarzen Hemd mit einem riesigen weißen Kreuz auf der Brust fuhr er durch die Dörfer. Er steuerte seinen Rennwagen selbst, während andere Wagen, in denen bis zu den Zähnen bewaffnete Männer saßen, ihm in einer Staubwolke folgten. Jeden Morgen berichteten die Zeitungen von diesen Reisen, bei denen in einer Mischung von Italienisch, Spanisch und der Sprache Mallorcas, dem Mallorquin, flankiert vom Bürgermeister und dem Pfarrer des betreffenden Ortes, der Graf den Kreuzzug predigte. Ohne Zweifel hatte die italienische Regierung weniger auffällige Kollaborateure auf der Insel als diesen riesigen Grobian, der, als er mit einer Dame der Gesellschaft dinierte, sich die Hände am Tischtuch abwischte und erklärte, er müsse wenigstens jeden Tag eine Frau besitzen. Aber für die ihm anvertraute Mission erwies er sich als außerordentlich befähigt. Seine Mission bestand darin, den Terror zu organisieren. Von nun an wurden in den Vororten und Dörfern von Palma jeden Abend Menschen ausgehoben. Wo immer sich dies auch abspielte, die Szene war immer ähnlich. Überall hörte man zuerst ein diskretes Klopfen an der Tür einer Wohnung oder einer Hütte. Dann folgten die Schritte auf dem Flur oder im Garten, und aus dem Schatten kam das tödliche Geflüster, während irgendein armer Teufel sein Ohr gegen die Wand lehnte und am Schlüsselloch lauschte. »Folgen Sie uns!« Die gleichen Worte zu der Frau, die vor Angst dem Wahnsinn nahe war und deren Hände zitterten, während sie ihre wenigen Habseligkeiten zusammensuchte, und draußen auf der Straße immer noch der Donner der Motoren. »Die Kinder sollte ich wohl nicht wecken, oder? Es hat wohl keinen Zweck. Sie bringen mich doch ins Gefängnis, Senor.« »Genau«, sagt der Killer, der manchmal noch nicht 20 Jahre alt ist. Dann einsteigen in den Lastwagen, wo zwei oder drei Kameraden schon Platz genommen haben, traurig, mit unsicherem Blick. »Hombre!« Der Wagen gibt ein mahlendes Geräusch von sich und fährt ab. Solange er sich auf der Hauptstraße bewegt, ist noch ein wenig Hoffnung. Aber schon rumpelt er über einen ausgefahrenen Feldweg. »Aussteigen!« Sie springen herunter, stellen sich auf, küssen eine Medaille oder nur einen Daumennagel. Bang, bang, bang! Die Leichen werden zu einem Abhang geschleppt, wo der Totengräber sie am nächsten Tag finden wird, um den Hals ein Kissen aus geronnenem Blut. Ich rede vom Totengräber, denn immer achten sie darauf, dass das, was sie tun, nahe bei einem Kirchhof geschieht. Und der Bürgermeister wird dann in die Bücher schreiben: So und so starb an zerebralem Blutandrang. Die erste Phase der Hinrichtungen dauerte 4 Monate. Während dieser 4 Monate saß der Fremde, der faschistische Graf Rossi, der für sie verantwortlich war, während des Gottesdienstes immer auf dem Ehrenplatz. Er wurde von einem Kaplan begleitet, der Stiefel und Breeches trug, ein weißes Kreuz auf der Brust und einen Pistolengürtel. Der Priester wurde später vom Militär erschossen. Niemand konnte in Zweifel bleiben über die uneingeschränkte Macht des italienischen Generals. Ich kenne einen armen Priester, der ihn auf Knien um das Leben von 3 jungen weiblichen Gefangenen aus Mexiko bat. Er hatte ihre Beichten gehört und hielt sie für anständige Menschen. »Nun gut«, sagte der General, der gerade schlafen ging, »ich werde das mit meinem Kissen besprechen.« Am nächsten Tag befahl er, die Frauen zu töten. Sie hörten: Es lebe der Tod,

Niemandsland. Eine Radiosendung in deutscher Sprache. Bei Kontrabanda FM 91,4 in Barcelona. Der Sommer neigt sich. Wir waren fleißig, schauen in die Sterne, und wir sind reich, mit dir hier zu liegen und Pläne zu schmieden. Im Lauf der Zeit. Und ich hoffe, dass wir nicht verblödern. Und ich hoffe, dass wir nicht verölen und nur noch aneinander kleben. Im Lauf der Zeit. Ich hoffe, dass wir uns verzeihen, dass nichts auf den Ton vergreife, weiterhin großzügig bleibe im Lauf der Zeit. Kleine Massage bring dich in Rage. Wir werden besser im Lauf der Zeit. Und deine Aura trifft mein immer noch bezaubert nach all der Zeit. Und ich hoffe, dass wir uns noch küssen, uns zwischendurch auch schlimm vermissen und uns nicht zu sehr erklären müssen. Nach all der Zeit. Nur, dass wir alles mal gelassen sehen. Die Auf und Abs dieses Lebens. Und uns nie geschlagen geben. Im Lauf der Zeit. Mittlerweile im Studio eingetroffen, Werner. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Vielleicht können wir ganz am Anfang schnell eine Sache klären, die, über die ich nie nachgedacht habe. Bei der letzten Kunja, die du eingespielt hast, ist mir eingefallen, also man hört uns ja in diesem Moment samstags von 10 bis 12 auf direkt. Aber wo? Nicht in Tokio und nicht in Chile, sondern eben nur in Barcelona. Wo? Auf FM, UKW. Und jetzt hat die in der Cunha gesagt 91,4. Und ich habe immer gedacht, es sei 91,4. Weißt du da genaueres drüber? Oh, das ist aber jetzt schulmeisterlicher Sophismus. Beides ist möglich. Es gibt sogar Leute, die sagen nur 91,4. 91,4 oder 91,4. Im Englischen, im Deutschen sagt man einfach 91,4. Höre ich sehr oft, wenn ich deutsches Radio höre. Und gut, lassen wir es gut sein. Außerdem, wir sind nicht nur hier im Raum Barcelona live zu hören, sondern die Hörer wissen, im Streaming, im Internet sind wir weltweit jetzt direkt zu hören. Alles, was hier in die Mikros geht, geht in und um die Welt. Es gibt nämlich etwas, Werner, ich weiß nicht, ob du das beobachtet hast, einen Livestream, das heißt Contrabanda sendet alles, was hier über den Ausgang vom Mischpult geht, egal ob das Frankie ist oder eine Live-Sendung, im Internet direkt. Das heißt, es geht immer weiter, rund um die Uhr live. Beobachtet habe ich das nicht, aber ich habe es gehört. Beobachten kannst du das unter anderem, wenn du mal auf die Seite von Contrabanda gehst und guckst, was da passiert. Da siehst du, ist oben ein Spielfenster, ein Player, und der ist immer aktiv oder sollte immer aktiv sein. Live übertragen alles, ja. Jedenfalls, also ich will da nicht das jetzt geklärt haben, 91,4 oder 91,4 oder 91,4. Wir sind ja ein freies Radio und deshalb steht es jedem frei zu sagen, wie er will, ne? Du hast Themen auf deiner Liste, sehe ich da. Du hast deine altmodische Aktentasche mitgebracht. Die sieht aus wie von einem Studienrat, die Studienratstasche. Und erzähl mal, was ist da alles drin in der Studienratstasche? Butterbrote natürlich? Stullen? Ich hoffe, dass mir diese Tasche noch 20, 30 Jahre dient. Aber gut, Nachricht, womit wir aufgehört haben am letzten Samstag, diese damals bevorstehende Wahl zum Generalsekretär der PSOE, der hiesigen sozialistischen oder sozialdemokratischen Partei. Drei, formal waren es drei Kandidaten, aber zwei wichtige mit Chancen gewählt zu werden. Und wer also ganz klar gewonnen hat, war dieser Pedro Sanchez. Und das war jetzt eben doch ein ordentlicher Schlag ins Gesicht für die ganze alte Garde der Partei. Ne? Die Ex-Präsidenten Felipe González, Zapatero, Guerra, die Landesfürsten, der ganze Apparat von dieser Partei, und deren Kandidatin war eben Susana Díaz. Gut, jedenfalls wurde gewählt von den Mitgliedern der Partei, also von der Basis, dieser Pedro Sanchez, der oben nicht so gefällt, ne? Und jedenfalls, was für ihn, um mit dieser alten Garde Karriere zu machen, was ihm den Todesstoß gegeben hat, war eben, dass er bei dieser Abstimmung, wo Rajoy dann ins Amt eingeführt wurde, dass er da auf ein Nein bestanden hat, obwohl die Führung der Sozialisten dann durchgesetzt hat, sich der Stimme zu halten und ebenso somit jetzt Rajoy den Weg bereitet hat in die Regierung. Also wie gesagt, nach diesem Ausgang, einige sind jetzt total euphorisch, dieser linke Kandidat hat gewonnen, jetzt werden wir wieder die Partei auf den richtigen Weg zurückführen, und die anderen sind total entsetzt. Ja. Und ein Beispiel dafür, ein anderer bekannter Vertreter von diesem reaktionären Flügel, der PSOE, ein gewisser Herr Corcuera, der war 5 Jahre lang Minister unter Innenminister unter Felipe González. Und er hat dann nach dem Wahlausgang ganz beleidigt sein Parteibuch zurückzugeben. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, die überall diskutiert, ist es ein Linksruck für die Sozialisten, für diese neue Sozialdemokratie? Können wir vielleicht die Stimmen wieder zurückgewinnen, wenn wir jetzt eine linkere Politik machen, die wir an Podemos verloren haben? Und also gut, ich meine, es ist ja nicht das erste Mal in den letzten Jahren hier in Europa, dass es momentan so aussah, dass vergleichbar mit dieser Situation hier jetzt für die sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien, aber also ich habe da wenig Hoffnung, ne? Und wir brauchen jetzt nicht als Beispiel anzuführen, was wir ja schon öfter getan haben, die Zustimmung zu den Kriegskrediten schon 1914. Und was die, ein wichtiger Punkt war auch, war jetzt vor genau 90 Jahren, hatte die SPD ihren Parteitag in Kiel, ja, und da war so eine ähnliche Situation. Ne? Nur, wer war der Chefideologe von der SPD damals? Hilferding, Rudolf Hilferding, ein Ökonom, also mit sozialistischer Tradition, und der hat dann auf diesem Parteitag eine Rede gehalten, ne? Und die Aufgaben der Sozialdemokratie in der Republik. Und er war also wirklich ein anerkannter Ökonom oder war der Ideologe dieser Partei. Der hatte schon vielleicht 15 Jahre vorher ein wichtiges Buch geschrieben, Das Finanzkapital, worauf sich übrigens auch Lenin bezogen hat. Ich glaube, der hat es 1910 geschrieben. Und dann 7 Jahre später hat dann Lenin sein Ding veröffentlicht, da der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, und da stützt er sich auch auf dieses Material von Hilferding. Also gut, jedenfalls dieser Mann mit seiner Idee, die er dann vorträgt auf dem Parteitag, kommt durch, ne, und seine These ist da eben schon, dass er sagt, dass zunehmend durch die ganze Zentralisation und Konzentration vom Kapital die Wirtschaft immer in viel höherem Maße, jedes Mal mehr, so wie die jetzt organisiert ist, also immer mehr größere Konzerne und so, dass durch diese Entwicklung jetzt die Möglichkeit gegeben ist, bewusst auf die Gesellschaft einzuwirken, sagen wir mal, bei diesem Grad der Zentralisation. Und wie? Natürlich durch die Einwirkung vom Staat. Ne? Und da fängt es eben an, das ideologische Elend der Sozialdemokratie. Ne? Der Staat hat auf einmal einen klassenneutralen Charakter, ne? Und wird nicht mehr interpretiert als Vertreter der, die ihr Kapital verwerten wollen. Ne? Und ja, und wie natürlich jetzt? Mit Hilfe von Wahlen. Über Wahlen wird dann die Sozialdemokratie einen dominierenden politischen Einfluss haben in Zukunft. Und also so Themen, die seither eben die Bewegung, sagen wir, der Arbeiterbewegung ausgemacht haben, Streiks oder Massendemonstrationen oder Fabrikbesetzungen, das kommt überhaupt nicht vor. Ja. Das wird überhaupt nicht mehr gedacht. Und jetzt zurück zu Pedro Sanchez. Ne? Also ich habe den starken Verdacht, dass bei dem eben auch dieser Aspekt, ne, Klasse, gesellschaftliche Widersprüche oben, unten und so, das ist nicht so sein Ding, glaube ich. Also wir brauchen weder entsetzt zu sein noch euphorisch, glaube ich. Yeah. hemos vuelto a dar un ejemplo de democracia, de participación, de transparencia. Somos la vanguardia democrática del sistema político en España. Y eso es gracias. Frühling im Niemandsland. Ja, die feiern sich jetzt ordentlich, die Sozialisten. Es ist natürlich ein komplizierter Vorgang, der da passiert ist. Und Pedro Sanchez gehört nun mal zum linkeren Flügel dieser Partei, die ohne ihn praktisch verschwinden würde. Und auch jetzt ist noch nicht ganz klar, ob diese unglaubliche Spaltung die Partei zum Verschwinden bringt. Er muss jetzt was bieten. Das heißt, er muss jetzt nachliefern. Wenn er jetzt dieselbe Politik weitermachen will, dann wird die Partei wohl endgültig verschwinden. Die Leute sind ja alle weggelaufen. Die sind entweder zu Podemos, die linken Sozialisten, und die rechten Sozialisten sind direkt zu Ciudadanos oder zu PP. Und nun wird es auch noch einen Eiertanz geben mit diesem Plurinationalismus, zu dem er sich bekannt hat, um sich das Wohlwollen der katalanischen Bourgeoisie und der katalanistischen Linken zu sichern, muss er jetzt natürlich auch auf plurinationalistisch machen und auch dieses schräge Referendum, das die uns Tag und Nacht um die Ohren schlagen, natürlich billigen, akzeptieren unter diesen und jenen Bedingungen. Und wenn es Garantien gibt, dann ist auch er für ein Referendum. Da kommt noch einiges auf die Leute zu. Und der Ausgang dieser ganzen Geschichte ist immer noch recht ungewiss. Frühling im Niemandsland. Unser Land. Ob ich es liebe, weiß ich nicht. Ich lebe hier und lebe gern. Nur weil die anderen Vaterländer auch bloß Vaterländer sind. Die sind trotz allem ziemlich fremd. Und sind trotz allem ziemlich fern. Und weil geschrien habe ich in diesem Land, nicht nur als Kind. Hineingeschrien in dieses Land, wo alles lautlos funktioniert. Die Überwachung und Verwaltung, Todesschuss und Zugverkehr. Und wo das Schreien aus Beton und aus Baracken nicht mehr stört. Und wo auch alles seinen Preis hat. Und der Preis steigt immer mehr. Und wo die alten Herren neu in alter Phalanx aufgestellt mit neuen alten Herren laut nach alten neuen Märkten schreien. Von ihrem Großkotz Deutschland zwischen Maas und Memel, Etsch und Belt ist ihnen bloß der Rest geblieben zwischen Elbe, Alpen, Rhein. Dies Land ist unser Land, so wie es ist, so wie es kommt, so wie es war. Dies Land ist unser Land, und wie es kommt, so ist es nicht, wie es mal war. Der ist an einem Tag durchfahren, dieser abgebliebene Rest. Ich fahre gern durch diese schwarz-rot-goldene Zweite Republik. Und abgeblieben ist ja nicht nur dieser Aufmalter Mist. Im Schwarz der Pfaffengold der Händler gibt's das rote Fahnenstück und gibt die lauten bunten Plätze und den Wind vom Wattenmeer und diese Brücken, über die man immer weiterfahren will und tausend Tauben Sonntagmorgens überm schlafenden Revier, das Amerika noch weit und manchmal ist es blond und still und hier versteh ich die Sprüche und den falschen Zungenschlag und höre im Bauch den Arbeitsrhythmus und den Sound, der darauf klingt. Ja, hier kenne ich die Gerüche zwischen Mitternacht und Tag. Aus diesem Land sind meine Lieder, die der Rundfunk nicht mehr bringt. Die dieses Land ist unser Land, so wie es ist, so wie es kommt, so wie es war. Dies Land ist unser Land, und wie es kommt, so ist es nicht, wie es mal war. Nur spricht man Völkermörder frei und neue Nazis wachsen nach und die Chemiekonzerne heizen weiter für nächstes Mal und gibt Millionen ohne Arbeit. Millionäre gibt es noch. Und steigt der Flüsse durch das Gonsbachtal. Aber auch hier kämpfen Genossen, haben dabei sogar Spaß. So ganz allein ist man ja nicht in dieser Welt und auch nicht hier. Obwohl der Spaltpilz stinkt und wuchert, aber der wächst ja auch bloß, wo der Boden schon ziemlich brüchig ist und sauer ist manches Bier. So wie es ist, ist es geworden. Eben deshalb ändert sich in diesem Land, ist schon viel reif. Trotz alledem ist es noch weit und muss Verschiedenes passieren. Ein paar Reformen tun's da nicht. Wenn unsere Enkel singen sollen, kein schöner Land in dieser Zeit. Dieses Land ist unser Land, so wie es ist, so wie es kommt, so wie es war. Dieses Land ist unser Land, und wie es kommt, so ist es nicht, wie es mal war. Ob er dieses Land liebt, oder die Schulter, der verzieht noch sein Gesicht. So er macht, wenn einer labert und von übermorgen spinnt. Zum Beispiel jubeln oder klatschen, sowas macht er sicher nicht, wenn FC Bayern gegen Jena 1:0 beim Spiel gewinnt. Nein, sehr viel Liebes hat dies Land ihm all die Jahre nicht verschafft. So 33 im KZ, daran starb er sogar fast. Und 44 war nochmal in Gestapo-Einzelhaft. Und 55 saß er dann in Konrad Adenauers Knast. Und 66, die Verhöre und der Unfall, Atemnot und ohne Arbeit und die Schatten, wenn er nachts nicht schlafen kann. Und 77 haben seine Enkel ein Berufsverbot, doch 88 lacht er leise, gilt das noch genauso, Mann? Dies Land ist unser Land, so wie es ist, so wie es kommt, so wie es war. Dies Land ist unser Land, und wie es kommt, so ist es nicht, wie es mal war. Ein Lied von Herrn Franz Josef Degenhardt von dem Jubiläumsalbum, das Freunde zu seinen Ehren, zu seinem Gedenktag herausgebracht haben. Das Album heißt Freunde feiern sein Werk, Franz Josef Degenhardt. Die Sängerin war Frau Barbara Thalheim. Das Lied von Degenhardt, Unser Land. Vielen kam der Text vielleicht bekannt vor. Degenhardt, wie er leibte und lebte. Kommen wir zum großen Imperator, kommen wir zu Donald Trump. Der hat sich wieder einiges geleistet, völlig unorthodox, ein schräger Typ, der da in die etablierte Politikerwelt, diese aalglatte Welt eingebrochen ist und zaust die ganz schön durcheinander, aber von einer Seite, die man gar nicht sehen möchte, von einer noch hässlicheren, noch schmutzigeren, noch schrägeren Seite, greift er da seine eigenen Klassengenossen an, beleidigt, beschimpft und verdreht ihnen praktisch das Wort im Mund. Donald Trump ist nicht dazu in der Lage, Präsident der USA zu sein. Das sagt niemand geringerer als Herr Klaus Brink-Bäumer in einem Leitartikel im Spiegel. Er ist es intellektuell nicht, er versteht die eigenen Aufgaben und die Bedeutung seines Amtes nicht, er liest nichts, nicht einmal Akten oder Geheimdienstberichte und er hat keine Ahnung von den eigenen Themen, trifft halt mit wüsten Anweisungen launische Entscheidungen. Und moralisch ist er sowieso nicht. Trump ist ein hundertfach überführter Lügner, Rassist, Betrüger. Man zuckt beschämt zusammen, wenn man solche Sätze schreibt. So dröhnend laut sind die Worte. Aber genau diese Begriffe sind die korrekten für Trump. Und es zählt zur Aufgabe der Medien, nicht müde zu werden, sondern zu sagen, was ist. Trump muss aus dem Weißen Haus entfernt werden, schnell. Er ist eine Gefahr für die Welt. We will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Was denkst du dazu? Ja, das sehe ich genauso. Überrascht mich, dass der Spiegel da so deutliche Worte findet. Ne? Die sind doch sonst auch sehr diplomatisch immer. Ne? Na gut, jedenfalls, ich weiß nicht, wo doch seine Weltreise, die er gerade unternimmt, hat angefangen in Saudi-Arabien. Ne? Schon auf der Hinfahrt oder vor dem Abflug in den USA hat er gesagt, ja, mit den Saudis verstehe ich mich. Und dann hat er dort, ich weiß nicht, zwei Tage, glaube ich, nur war dort. Und was kam raus am Ende dabei? Natürlich Hände schütteln und Säbel tanzen und am Ende haben sie dann ein Geschäft abgeschlossen. Übrigens, Werner, Entschuldigung, peinlich dieser Säbeltanz. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Das war das lächerlichste und blödeste, was mir seit Jahren wirklich vor Augen gekommen ist bei so einem Treffen. Wie diese alten Greise mit ihren Zitterhändchen da diese Säbel hielten. Ja, so was Falsches, so falsche 50 habe ich lange nicht gesehen. Das war wirklich. Ich bin sicher, Trump hat noch mehr Überraschungen für uns bereit. Und dann ging die Reise weiter nach Israel, dort mit Netanyahu gesprochen, wieder Hände schütteln und dann kam ein Resultat raus. Jetzt ist der Friedensprozess zum Greifen nahe, sagt dann Trump danach. Ja. Obwohl er überhaupt keinen Vorschlag, keine Idee hat, wie das gehen soll. Naja, dann ist er zum Vatikan weiter und hat natürlich dort den Kirchenfürsten, wie heißt er nochmal aus Argentinien, der Papst. Ja, ich weiß nicht, die haben so viele Nummern und verschiedene Namen. Ah, Francisco, gut. Den hat er dann besucht und ich muss ja sagen, dieser Francisco, der gefällt mir immer besser, obwohl ich natürlich Atheist bin, ne? Der hat also nur den Trump kein einziges Lächeln geschenkt. Er hat ihn nur immer ernst angeguckt und sogar leichte Sorgenfalten auf der Stirn gehabt. Immerhin. Dann ging es weiter nach Brüssel, ja. Und habe ich dann auch gesehen in den Nachrichten, da ist folgende Situation, da stehen also so 10, 15 Präsidenten und Präsidentinnen vorne an der Bühne und davor tausende von Fotografen, aber man sieht den Trump nicht. Und dann sieht man, wie er von hinten aus dem Hintergrund kommt, da siehst du dann schon seinen blonden Schopf, arbeitet sich immer weiter nach vorne und den letzten, das war der Präsident von Mazedonien, dem greift er von hinten an den Arm und schiebt ihn zur Seite, stellt sich vor ihn, also vor die Kameras und rückt sich die Jacke zurecht. Ja. Also das ist unser Freund hier. Ja, peinlicher geht's nicht mehr, aber das ist eine Art, sich seinen Weg zu bahnen, rücksichtslos, brutal und ignorant. And by the way, just like I am a man who loves my country, the United States. Trump ist ein miserabler Politiker. Er entließ den FBI-Chef, weil er konnte. Der Typ war ihm halt auf die Nerven gegangen mit seinen Ermittlungen gegen Trumps Vertraute. Der Typ hatte sich geweigert, Trump Treue und Loyalität zu schwören und auch die Ermittlungen einzustellen. James Comey musste weg. Trump ist zudem ein miserabler Vorgesetzter. Seine Leute erfinden Ausreden für ihn und lügen für ihn, da sie es müssen. Dann aber wacht Trump auf und twittert, dass alles doch ganz anders gewesen sei. Ihm ist egal, dass sein Sprecher, sein Außenminister und sein Sicherheitsberater gerade erst dementiert haben, der Präsident habe den Russen ausgerechnet Erkenntnisse verraten, die von Israels Geheimdiensten ausgerechnet geliefert worden waren. Trump twittert, doch, doch, das habe ich gemacht, weil ich das darf, ich bin nämlich der Präsident. Er erinnert doch sehr an einen mittelalterlichen Kinderdespot, der durch eine Laune des Schicksals auf den Thron vielleicht von England oder von Persien gespült wurde und dann musste das ganze Land seine Launen aushalten, bis sich eine erbarmungsvolle Seele fand und hat ihm ein bisschen Gift ins Futter gemischt oder von hinten den Würgedraht im Schlaf um die Kehle gelegt. Achtung, ich spreche vom Mittelalter. Ich will hier keine Tipps geben für mögliche Trump-Vertraute, die ihn nicht mehr aushalten. In diesem Weißen Haus stimmt nichts mehr, fährt Klaus Brinkbäumer fort. Inzwischen sind alle dort mehrfach bloßgestellt worden. Nun verachten sie einander und alle außer Trump verachten Trump. Und darum, nach nur 120 Tagen, erleben wir eine amerikanische Tragödie und sehen mögliche Lösungen. Erstens, Trump müsste zurücktreten, was nicht passieren wird. Oder die Republikaner im Senat und Repräsentantenhaus müssten ein Amtsenthebungsverfahren unterstützen, ein Impeachment, was wegen der erwiesenen Behinderung der Justiz zwar gerechtfertigt wäre, aber ebenfalls nicht passieren wird, da die Republikaner die Macht wollen und nicht freiwillig hergeben werden. Der dritte Ausweg, die Mehrheit des Kabinetts könnte den 25. Verfassungszusatz anwenden und erklären, der Präsident sei nicht dazu in der Lage, Präsident zu sein. Wahrscheinlich ist auch dies nicht. Vierter Ausweg, die Demokraten rüsten sich für die Kongresswahlen in 18 Monaten und kippen dann die republikanischen Mehrheiten. Dann könnten sie selbst Variante 2, ein Amtsenthebungsverfahren, angehen. Und fünftens, die Weltgemeinschaft erwacht, findet Wege um das Weiße Haus herum, wird handlungsfähig ohne die USA. Variante 5 ist anders als die vier anderen, keine Lösung für das Problem Trump, aber gleichwohl zwingend und immerhin möglich. Noch ein Zitat von Herrn Brinkbäumer. Die USA haben eine Witzfigur zu ihrem Präsidenten und sich selbst von dieser Witzfigur abhängig gemacht. Abhängig also von einem Kind, wie David Brooks in der New York Times schrieb. Diese Regierung Trump hat keine Außenpolitik, weil Trump stets beides zugleich verspricht. Amerikas Rückzug und Amerikas Stärke. Keine Kriege und mehr Kriege. Und dann entscheidet er halt irgendwie, nicht strategisch konsistent, nicht einmal taktisch logisch, sondern je nach Stimmung, momentaner Stimmung. Moskau und Peking lächeln über dieses Amerika. Anderswo sorgt man sich. Are you ready? Ja, und das Letzte, was ich jetzt mitgekriegt habe über diesen Menschen im Zusammenhang mit dem Attentat in Manchester, ne? Da gibt's also 22 Tote, 60 Verletzte und jetzt Trump muss natürlich auch was dazu sagen. Und da sagt er, ja, also es sind viele unschuldige junge Leute umgekommen, die nichts anderes wollten als leben. Und jetzt, dann kommt er auf die Terroristen zu sprechen und sagt, wer hat das gemacht? Wer hat sie ermordet? Und dann sagt er, das, wer die getötet hat, das waren Loser, also Verlierer. Ja? Und sagt dann noch weiter, ich möchte sie noch nicht mal Monster nennen, das würde ihnen gefallen. Und die glauben, das ist ein guter Name. Ab jetzt werde ich sie nur noch Loser, Perdedores, Verlierer nennen, weil es das ist, was sie sind. Und ich werde das in Zukunft so formulieren, ihr müsst euch einfach nur daran erinnern, dass das Loser sind. Ja? Also der muss man sich wirklich mal überlegen. Ne? Der nennt die Terroristen nicht Kriminelle oder Mörder oder Hurensöhne. Und das Schlimmste, was ihm einfällt, Feld, was man jemand sagen kann, ist, dass er ein Verlierer ist. Ne? Also da sieht man, wie der tickt, ja, seine mentale Struktur, ne? Unternehmer, neoliberaler Typ und also Ethik, Moral ist da gar nichts. Ne? Für den ist nicht wichtig, gut und böse oder moralisch und unmoralisch oder Respekt haben vom Gesetz oder das Gesetz brechen, solidarisch oder unsolidarisch zu sein, das ist nicht sein Ding. Die Welt teilt sich auf in Perdedores, Verlierer und Ganadores, Gewinner. Und also, wenn du dir das anguckst, diesen Rahmen, den diese neoliberale Blindheit, was die im Kopf haben, da kann es einem wirklich Angst und Bange werden. Und ich meine, wir wissen ja alle, wer die Anschläge begeht, ne? Und wer dafür verantwortlich ist, ne? Und was noch dazu kommt, eben wenn du ein Loser bist, ne, dann bist du selber dafür verantwortlich, also wenn du ein Terrorist bist. Aber es gibt ja noch andere Loser, ne, auf der Welt, zum Beispiel, die ihre Arbeit verlieren oder die Wohnung verlieren oder nicht mehr wissen, wie sie zum Monatsende kommen. Also die meint er natürlich auch, dir geht's schlecht. Du bist selber verantwortlich, weil du ein Loser bist, weil du es nicht geschafft hast, wie ich. Business-Darwinismus à la Amerika. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 27. Mai 2017. Es ist kurz nach 11 Uhr am Vormittag. Barcelona, Contrabanda FM, Niemandsland, die Katastrophen und kommentierten Meldungen. Pedro Sánchez wird Chef von Spaniens Sozialdemokraten, wie vorhin auch debattiert. Knapp 8 Monate nach seiner Entmachtung kehrt Pedro Sánchez an die Spitze der spanischen Sozialdemokraten zurück. Der 45-Jährige kam bei einer Mitgliederbefragung am vergangenen Sonntag auf gut 50%, wie die Sozialistische Arbeiterpartei Spaniens mitteilte. Sánchez vertritt den linken Parteiflügel und ist ein scharfer Kritiker der konservativen Minderheitsregierung, die bislang von der PSOE, von der PSOE, toleriert wurde. Beobachter halten daher Neuwahlen für möglich. An der Abstimmung beteiligten sich nach Parteiangaben 80% der rund 188.000 PSOE-Mitglieder. Bleiben wir direkt beim Thema Spanien. Unsere Freundin Mela Teurer hat in der Jungen Welt einen längeren Artikel zum Thema Kataloniens Separatismus geschrieben. Demokratie steht auf dem Spiel, heißt es da. Kataloniens Ministerpräsident Puigdemont hält an Unabhängigkeitsreferendum fest und präsentiert Madrider Regierung einen Vorschlag zum Dialog. Der Präsident der Generalitat Kataloniens, Carles Puigdemont, hat am Montag im Cibeles-Palast, dem Sitz der Madrider Stadtverwaltung, einen Verhandlungsvorschlag zum geplanten Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien vorgestellt. Begleitet wurde er von seinem Vizepräsidenten Oriol Junqueras und von Raúl Romeva, dem Außenminister der Region. Außenminister ist hier in Anführungsstrichen gesetzt. Puigdemont betonte vor der Presse, er wolle den Weg für Verhandlungen über eine demokratische Abstimmung offenhalten. Außerdem zeigte er sich bereit, sowohl über das Datum wie auch über die Frage und den Rahmen der Volksbefragung zu sprechen. Wir sind offen, mit allem und über alles zu reden. Falls dieser letzte Versuch jedoch scheitern sollte, muss sich die spanische Regierung darüber im Klaren sein, dass wir das Referendum auf jeden Fall abhalten werden, sagte Puigdemont. Wir haben eine Verpflichtung der katalanischen Bevölkerung gegenüber und die fordert das Recht, an der Urne über ihre eigene Zukunft abzustimmen, erklärte der Ministerpräsident. Am vergangenen Freitag hatte die Initiative Nationalpakt für das Referendum in Barcelona die Ergebnisse einer Kampagne für das Recht auf Selbstbestimmung vorgestellt. Sie legten 500.000 Unterschriften von Privatpersonen sowie Vereinen vor, die sich für den Volksentscheid aussprechen. Puigdemont bekräftigte, dass der Weg nicht über Gerichte und Repression, sondern im Dialog gesehen werden müsse. Damit bezog er sich auf die Urteile gegen katalanische Politiker, Separatisten, die das am 9. November 2014 abgehaltene, nicht bindende Referendum unterstützt hatten. Die Bestrafung von Ideen und die Missachtung einer Mehrheitsmeinung in Katalonien seien keine Lösung, erklärte Puigdemont. Auch andere Länder in Europa wie Schottland sei das Recht auf eine demokratisch abgehaltene Befragung gegeben worden. Romeva sagte, der spanische Staat setze durch diesen Umgang mit der Bevölkerung Kataloniens die Demokratie aufs Spiel. Der konservativ-spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy von der postfrankistischen Volkspartei PP erklärte im Vorfeld, ein Referendum sei für ihn inakzeptabel. Er ließe niemals zu, dass die Einheit Spaniens zerstört werde. Katalonien erpresse den Staat und alle Spanier. Nichts ist für immer und ewig, erwiderte daraufhin Puigdemont auf das Madrider Argument, dass die Einheit des Staates in der Verfassung garantiert sei. Wo ein Wille ist, auch ein Weg. Unterdessen geriet die linke Madrider Bürgermeisterin Manuela Carmena in die Kritik der PP und der neoliberalen Partei Ciudadanos, weil sie die städtischen Räume für die Versammlung zur Verfügung gestellt hatte. Keine der bürgerlichen Parteien war zu der Pressekonferenz erschienen. Vor Ort war nur Pablo Iglesias von der linken Vereinigung Podemos, der sich bereits im Vorfeld mit den katalanischen Politikern getroffen hatte. Iglesias sprach sich für ein auf Verhandlungen basierendes Referendum aus. Die spanische Tageszeitung El País nahm am Montag den als Loslösungsgesetz bezeichneten Vorschlag der katalanischen Regierung auf die Titelseite. Demnach liege der Zeitung ein geheimer Entwurf vor, der eine sofortige einseitige Unabhängigkeitserklärung vorsehe, falls der spanische Staat ein Referendum nicht zuließe. Eine provisorische Regierung übernehme dann die Kontrolle über das Justizwesen sowie die Verwaltung. Katalanisch solle dann die einzige offizielle Amtssprache werden, heißt es in dem Artikel. Das wäre natürlich ein Putsch und ein Casus Belli. Das ist ein Kommentar von mir, das hat nicht Frau Teuer geschrieben. Die katalanische Regierung dementierte die in El País publizierte Version des Entwurfs. Priorität habe der Dialog mit Madrid. Das sich derzeit in Ausarbeitung befindende Gesetz unterscheide sich deutlich von dem, was El País druckte. Auch die extreme Rechte mobilisierte gegen den Besuch aus Barcelona. Rund 70 Mitglieder der Falange und der Alianza Nacional demonstrierten vor dem Cibeles-Palast. Nach Beschimpfungen und Beleidigungen, den Katalanen wurden Gefängnisstrafen angedroht, ja, bedrohten die Faschisten die anwesenden Journalisten und Politiker. Kommen wir zu den Tagesmeldungen, zur Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Letzter Tag des G7-Gipfels in Italien. Zum Abschluss wollen die Staats- und Regierungschefs weiter über die Handels- und Klimapolitik sprechen. Gestern hatten sich große Differenzen zwischen den USA und den anderen 6 Teilnehmerländern gezeigt. Ägypten greift nach Anschlag auf koptische Christen Islamisten in Libyen an. Nach Angaben der ägyptischen Regierung wurden Ausbildungslager der Extremisten getroffen. Bei dem Anschlag südlich von Kairo waren gestern mindestens 28 Menschen getötet worden. Ermittlungen nach Anschlag in Manchester. Die Polizei meldet 2 weitere Festnahmen. Auch seien wieder Wohnungen durchsucht worden. Der mutmaßlich islamistische Attentäter hatte 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Abschlusswochenende des Kirchentages. Am Abend werden tausende Gläubige zu einer Nacht der Lichter auf den Elbwiesen in Wittenberg erwartet. Zuvor gibt es in Berlin noch eine Diskussionsrunde mit Bundespräsident Steinmeier. Erneut Krawalle in Venezuela. Sicherheitskräfte haben eine Kundgebung von Regierungsgegnern gewaltsam aufgelöst. Die Demonstranten hatten zuvor versucht, ebenfalls mit Gewalt auf einen Militärstützpunkt in Caracas vorzudringen. Das Wetter, viel Sonnenschein und kaum Wolken. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 32 Grad. Wir haben gerade gehört, der mutmaßliche Islamist, so heißt es immer noch offiziell, das klingt sehr harmlos. Dabei ist seit langem bekannt, dass dieser Typ, der Attentäter von Manchester, ein islamistischer Milizionär war, der fröhlich nach Libyen ein- und ausreist, der eine Waffenausbildung hatte und der in islamistischen, radikalen, militärischen Kreisen in Manchester verkehrte. Das Attentat von Manchester ähnelt in seiner Dramaturgie den Terrorakten von Brüssel, Paris oder Berlin. Doch es birgt eine politische Sprengkraft, die den britischen Diplomaten und der britischen Regierung höchst unangenehm werden könnte. Denn in der libyschen Exilgemeinde in Manchester, der wohl weltweit größten, kursieren schon länger Bilder von islamistischen Politikern aus Tripolis, dem Vater des Attentäters Ramadan Abedi, dem Killer, und Vertretern der islamistischen Gemeinde. Und auch der Attentäter von Manchester, Salman Abedi, zeigte sich in Milizuniform in Libyen und möglicherweise auch Syrien im Kampf gegen die Ungläubigen. Diese sogenannte Manchester-Gruppe war in Libyen auch für britische Diplomaten eine Art Kontaktbörse, um sich im Nachkriegschaos zurechtzufinden. Im Gegenzug ließ man offenbar Radikale aus Manchester gewähren. Die konnten hin und her reisen, Waffen horten, die konnten nach Tripolis fliegen, zurückkommen und wurden nicht behelligt. Die Gruppe entstand, als der libysche Diktator Muammar al-Gaddafi Mitte der 1990er Jahre verstärkt gegen die von den Golfstaaten und dem britischen Geheimdienst unterstützte religiöse Szene in Libyen vorging und immer mehr religiös-konservative Aktivisten Schutz im Exil suchen mussten. In ihrer Heimat reichte es schon, einen Bart zu tragen, um von der Sicherheitspolizei verhaftet zu werden. Heute ist es umgekehrt. Wer keinen Bart trägt, wird auch verhaftet. Muslimbrüder organisierten sich seit langem in Manchester. Die gut vernetzten Muslimbrüder in Manchester nehmen sich der Ankömmlinge gerne an. Die Muslimbrüder boten uns damals ein Zusammengehörigkeitsgefühl und organisierten alles für einen, von der Wohnung bis zum Job. Die libysche Exilgemeinde wuchs stetig an. Das sagt ein libyscher Aktivist, der namentlich nicht genannt werden möchte, da er die Bewegung inzwischen verlassen hat. Auch die Eltern von Salman Abedi gerieten nach Aussagen eines ehemaligen Nachbarn in den Radar von Gaddafis Sicherheitsapparat. Mitte der 1990er Jahre wurden sie wie viele andere als Oppositionelle von den britischen Behörden willkommen geheißen. Die Manchester-Gruppe war für britische Diplomaten in Libyen eine Art Kontaktbörse, um sich im Nachkriegschaos also zurechtzufinden. Nach dem Sturz Gaddafis kehrten einflussreiche Sheikhs und Aktivisten der Manchester-Gruppe dann nach Tripolis zurück. Heute sitzen viele von ihnen an zentralen Stellen in der vom Milizenchaos erschütterten libyschen Hauptstadt Tripolis. Wir wissen, der libysche Staat wurde zerschlagen und in kleine Gebiete mit Warlords aufgeteilt. Denn die Nähe zu radikalen Gruppen wie Ansar Sharia und der Benghazi-Shura-Rat hilft dem libyschen Übergangspremier Fayyid Sarraj nicht in deren Visier zu geraten. Auch Ramadan Abedi, der Vater des Attentäters, kehrte zusammen mit seiner Frau vor 4 Jahren nach Libyen zurück. Auf Bildern ist er mit führenden Vertretern der islamistischen Szene in Tripolis zu sehen. Auch sein Sohn kam immer wieder über Tunis in die Hauptstadt, wo er nach Angaben eines Sicherheitsanalysten von der radikalen Miliz an Waffen und Sprengstoff trainiert wurde. Der Imam der Disbury-Moschee, in der der in Manchester geborene Attentäter radikalisiert wurde, lächelt auf einem Bild neben Mohammed Amari, einem der 7 Stellvertreter von Libyens Übergangspremier Fayyid Sarraj, in die Kamera. Amari wiederum lobt laut internen Quellen immer wieder den Kampf von islamistischen Gruppen wie Ansar Sharia gegen die libysche Polizei und Armeen im Osten. Die Grenzen zwischen den radikalen Gruppen sind unscharf. Auch Libyens oberster Mufti Sadiq Ghiarini, dessen Söhne ebenfalls in Manchester leben, ruft regelmäßig zum Heiligen Krieg gegen seine politischen Gegner wie Armeegeneral Khalifa Haftar auf. In England hat er Einreiseverbot, mittlerweile. Auch von ihm existieren mehrere Fotos, auf denen er mit dem Vater des Attentäters zu sehen ist. Und auch Ghiarinis Söhne waren laut Independent Freunde der Familie. Britische Diplomaten in Libyen wird vorgeworfen, sie hätten kaum Berührungsängste gegenüber Ghiarinis Anhängern, darunter Afghanistan-Veteranen und Anhänger von Al-Qaida. Westliche Diplomaten setzten in Geheimverhandlungen auf Kooperation mit Milizen aller Couleur, auch den Radikalen um Sadiq Ghiarani, um die Sicherheit der Botschaften zu garantieren. Die Gruppen nutzten dann den ihnen gewährten Spielraum. Britische Parlamentarier stellen die Kooperation mit der Manchester-Gruppe und den Muslimbrüdern zunehmend in Frage. Ende letzten Jahres mussten die mit Libyen befassten Diplomaten in einer Anhörung Rede und Antwort stehen. Doch die Untersuchung der Strukturen der Muslimbrüder-Netzwerke in England blieb größtenteils geheim. Also, so gesehen hat dann der Trump ja doch recht, wenn er sagt Loser. Ne? In dem Sinne haben die tatsächlich verloren, spätestens da, wo dann die USA eben beginnen, Libyen zu bombardieren, ne? Und den Gaddafi eliminieren. Ne? Nur braucht man das denen nicht zu sagen, dass sie in diesem Sinne Loser sind, das wissen sie. Ne? Und jetzt wollen sie sich einfach rächen. Also ich glaube, das ist, was im Grunde dahinter steckt. Dieses Typchen hat schon lange Rachefantasien geäußert, das ist auch bekannt geworden. Man hat das auf seinem Computer gefunden, in Facebook gibt es Äußerungen von ihm, wo er gesagt hat, er will sich an den Ungläubigen rächen. Und er meinte damit alle Menschen, die nicht so denken wie er. Was neu ist, ist eben dieses Massaker an Kindern. Das hat eine neue Dimension. Und diese professionell gemachte Sprengstoffbombe, das ist etwas Neues und gibt zu neuer Beunruhigung Anlass. Ein Problem ist, dass die westlichen Geheimdienste mit solchen Schweinen zusammenarbeiten, die auch noch fördern und ihnen sogar Waffen liefern. Denn Waffenverkäufe ist das Öl, das die ganze Maschine in Schwung hält. Es gab weitere Festnahmen und Hausdurchsuchungen. Bei der Fahndung nach Hintermännern des Manchester-Anschlags gibt es offenbar weitere Verdächtige. Bei den Ermittlungen zum Anschlag auf ein Popkonzert in Manchester rücken die Stadtteile Mossside und St. Helens in den Fokus. Dort wurden am Freitagmorgen zwei Häuser durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten die Beamten ebenfalls in Mossside einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Die Festnahme stehe in Zusammenhang mit dem Anschlag vom Montag, hieß es. Die Durchsuchung habe nicht am Ort der Festnahme stattgefunden, sondern in einem anderen Gebäude, teilte die Polizei weiter mit. Zwei zuvor festgenommene Männer wurden hingegen wieder freigelassen. Gegen sie werde nach Polizeiangaben keine Anschuldigungen mehr erhoben. Es soll sich dabei um einen 16-Jährigen aus dem Vorort Withington und eine 34-Jährige aus dem Stadtteil Blakely handeln. Für den Anschlag auf ein Popkonzert wird der 22-Jährige Salman Abedi, ein libyschstämmiger Brite, verantwortlich gemacht. Er starb bei dem Selbstmordattentat. Insgesamt wurden 22 Kinder und Jugendliche getötet und mehr als 70 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Derzeit befinden sich insgesamt 8 Verdächtige in Polizeigewahrsam, die in Verbindung zu der Tat stehen sollen. Dabei handelt es sich um Männer zwischen 18 und 38 Jahren. Was genau ihnen zur Last gelegt wird, teilte die Polizei bislang noch nicht genau mit. In Libyen waren zudem Abedis Bruder und Vater festgenommen worden. Dann noch etwas Kurioses. Der Umgang mit den Informationen zu dem Attentat hatte zu Spannungen zwischen britischen und amerikanischen Behörden geführt. Viele sensible Ermittlungsdetails, von Fotos des Zünders bis zu biografischen Angaben des Attentäters, wurden offenbar durchgestochen und so in amerikanischen Zeitungen veröffentlicht. Etwas Unglaubliches, die Polizei in ihren Ermittlungen nicht nur zu behindern, zu stören, sondern ihnen praktisch die Möglichkeit zu nehmen und mit diesen Fotos und diesen Hinweisen auch die Täter zu warnen. In London glaubt man, dass die sensiblen Informationen auf britische Ermittlungsakten zurückgehen, die die Sicherheitsbehörden mit ihren amerikanischen Partnern teilten. Der US-Präsident betont in einer Erklärung hingegen, die Durchstechereien seien sehr beunruhigend. Inzwischen haben die britischen Behörden signalisiert, dass sie weiter bereit sind, Informationen auszutauschen. Das Thema Terror beschäftigte die ganze Woche alle Medien, alle Meinungsspalten, alle Kommentatoren. Und einen sehr klugen Kommentar habe ich von Herrn Jakob Augstein gelesen im Spiegel. Den möchte ich auch einmal kurz zitieren, weil der wirklich sehr, sehr tief in die Wunde den Finger legt. Kinder als Opfer, furchtbarer kann kein Schrecken sein, schreibt Augstein. Nach Manchester ist Weitermachen keine Lösung mehr. Der Terror muss endlich wirksam bekämpft werden. Dafür braucht es mehr als Waffen. Nach jedem Anschlag heißt es weitermachen, nicht nachgeben, unser Leben fortsetzen, dem Terror trotzen. Das ist erstens falsch und zweitens nicht richtig. Falsch ist es, weil wir längst unseren Lebensstil dem Terror geopfert haben. Die Terroristen haben alles verändert. Das Antlitz unserer Städte, unser Verhalten in der Öffentlichkeit und unseren Blick auf Fremde. Jeder Flugreisende muss sich inzwischen Kontrollen unterziehen, die der Aufnahme in die U-Haft ähneln. In italienischen und französischen Großstädten bestimmen längst schwer bewaffnete Soldaten das Straßenbild, als befänden wir uns im Krieg. Und wenn wir einen frommen Muslim sehen, bekommen manches unwillkürlich mit der Angst zu tun. Die Forderung, sich vom Terror nicht beeindrucken zu lassen, ist aber außerdem auch nicht richtig. Solange jeder von uns nicht wegen seiner individuellen Verhaltensweisen, sondern wegen seiner Zugehörigkeit zu einer kulturellen Gruppe jederzeit getötet werden kann, darf es keine Normalität geben. Wir haben uns an den Terror gewöhnt. Das hätte nie geschehen dürfen. Diesmal also ein Anschlag auf ein Konzert, das vor allem von Jugendlichen und Kindern besucht wurde. Natürlich war das Absicht. Die Terroristen verachten die westliche Kultur, aber sie kennen sie gut genug. Kinder als Opfer im Angesicht dieser unendlichen Traurigkeit müssten doch die Verurteilungsrituale schal werden, müssen doch die Betroffenheitsroutinen versagen. Ist jetzt endlich der Punkt erreicht, an dem wir erkennen, dass wir den Terror nicht als Teil unseres Lebens dulden dürfen? Begreifen wir jetzt endlich, dass es keine Tagesordnung mehr gibt, zu der wir übergehen können, solange selbst unsere Kinder in Gefahr sind? Das sind einige Fragen, die Herr Augstein stellt und die man wirklich sich beantworten muss angesichts dieses barbarischen Massakers. Die ganze Sinnlosigkeit der westlichen Strategien gegen den Terror ist atemberaubend. Großbritannien gehört sicher zu den am besten überwachten Ländern der Welt. Aber der britische Geheimdienst war nicht in der Lage, oder plural, die britischen Geheimdienste waren nicht in der Lage, das Attentat von Manchester zu verhindern. Ebenso wenig wie die Französischen das von Nizza verhindert haben. Die Deutschen das von Berlin, die Amerikanischen das von Boston. Die Geheimdienste können diese Aufgabe nicht erfüllen und das Militär kann es auch nicht. Trumps Bomben auf Syrien, der ganze Antiterrorkrieg des Westens und die Militarisierung unserer Gesellschaft, das alles ist nichts als bewaffnete Kapitulation vor dem Terror. Denn der Terror ist wie ein metastasierender Krankheitsprozess. Er breitet sich aus, er kann überall ausbrechen, er nährt sich von Quellen, die von seinem Ursprung weit entfernt sind. Es gibt keinen Herd, den man ausradieren kann. Es gibt keine Anführer, mit deren Tod der Terrorismus stirbt. Die Welt wurde nicht sicherer nach dem Tod von Osama bin Laden und Abu Sayyaf. Sie würde auch nicht sicherer nach dem Tod Ayman al-Zawahiris. Jede Bombe des Westens zeugt neue Terroristen. Jeder getötete Terrorist hinterlässt zwei neue. Der Terror, mit dem wir es zu tun haben, ist kein politisches, militärisches oder religiöses Problem, sondern ein psychologisches und ein soziales. Der Westen muss den Kampf gegen den islamistischen Terror endlich dort führen, wo er ihn auch gewinnen kann, bei sich zu Hause, in den Banlieues und Suburbs, den Gefängnissen, den Moscheen, den Schulen. Das ist eine Art von Kampf, wo Waffen nicht helfen. Donald Trump hat gesagt, der Kampf gegen den Terror sei der Kampf zwischen Gut und Böse, warum nicht? Aber wenn wir in diesem Kampf die Guten sein wollen, dann sollen wir uns auch so verhalten. Din Tanza Contrabanda 90.4 FM del Vial de Barcelona. Das war Herr Jakob Augstein in seinem Leitartikel im Spiegel zum Thema Terror in Manchester. Ein Blick in die Presse vom heutigen Samstag, dem 27. Mai. Der Spiegel kommt da mit einem Foto. Da sieht man Tusk, Trump und Macron. Die gucken mürrisch in irgendeine Richtung auf einem dieser gestellten Fotos. Und darunter heißt es, Trump ist zum ersten Mal als Präsident in Europa. Er wurde empfangen, als sei alles in Ordnung. Das ist eine politische Katastrophe. Dazu gibt es einen Kommentar von Christoph Scheuermann. Dann weitere Meinungsartikel im Spiegel. Was lernen wir aus Trumps Welttournee? Donald Trump bemüht sich, endlich als Staatsmann wahrgenommen zu werden. Vergeblich. Die Bundesregierung gibt Erdogan noch 2 Wochen Zeit, sonst wird man den Luftwaffenstützpunkt, wo die Deutschen sind, auflösen. Im Streit über Abgeordnetenbesuche in Incirlik will die Bundesregierung Ankara nach Spiegelinformationen noch 2 Wochen Zeit geben. Dann soll der Abzug der Tornados aus der Türkei angeordnet werden. Gerade jetzt, wo Trump ja die NATO auch aufruft, weiter am Terrorkampf teilzunehmen. Kuscher soll geheimen Gesprächskanal zum Kreml sondiert haben. Trumps Schwiegersohn, haha. Der ist auch im Ziel, Fernrohr der Geheimdienste. Bei den Ermittlungen zu Russlands Kontakten des Trump-Teams rückt dessen Schwiegersohn und Berater immer mehr in den Fokus. Jared Kushner soll intensivere Kontakte nach Moskau gehabt haben als bislang bekannt. Und jetzt schauen wir mal in die Taz vom heutigen Samstag. Mal gucken, was die auf ihrer Titelseite so bringen. Da gibt es direkt ein Kommentar zur Wahl in Großbritannien. Brexit war gestern. Über Europa herrscht Einigkeit. Deshalb rücken im Wahlkampf andere Themen in den Blickpunkt. Für Theresa May wird das zum Problem. Dann ein Essay zum Thema NATO und die Türkei. Die falsche Toleranz. Als Partner wird die Türkei immer schwieriger. Die Vorteile für die NATO schrumpfen immer mehr. Ist ihr Verbleib im Bündnis noch sinnvoll? Hier schreibt Herr Tobias Schulz und überlegt, ob man die Türkei nicht einfach aus der NATO entfernen sollte und die Grenze dann zur Türkei ziehen sollte als Nicht-NATO-Land. Trump und das Handelsdefizit der USA. Die Kritik an BMW ist reiner Wahnsinn. Der Marktanteil deutscher Autos in den USA ist geringer als umgekehrt. Trump könne also ein deutsches Auto kaufen, meint Ferdinand Dudenhöfer. مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم نيمانسلاند صوت الحرية Kommen wir gleich zu Herrn Yannis Varoufakis, der spricht und doziert über Europas Zukunft. Griechenlands früherer Finanzminister hat viel vor. Aus seiner Bewegung DiEM25 soll eine Partei werden, die der Linkspartei Konkurrenz machen könnte. Dann gibt es Meinungsumfragen in Frankreich. Eine absolute Mehrheit für Macron wäre möglich. La République en Marche, so heißt das Monster, das dieser Mann da gezüchtet hat, zieht an allen anderen politischen Formationen vorbei. Damit geht sie stark in den Parlamentswahlkampf. Gewählt wird Mitte Juni. Auch ein interessantes Phänomen. Eine Partei, die künstlich aus dem Medienzentrum gestampft wird, liegt plötzlich bei den Umfragen ganz vorne. Das lässt aber tiefe Rückschlüsse ziehen auf die Befindlichkeit, zumindest wenn man das so diplomatisch ausdrücken kann, des französischen Volkes. Ja, also das kann man eigentlich nur so erklären, nachdem der jetzt da diese Stichwahl gegen die Le Pen gewonnen hat, dass ab dem Moment da so wieder ein Aufschwung eingesetzt hat, der jetzt ihm und seiner Bewegung da eben zugute kommt. Und dann gibt's auf einmal mit einem Winner zu gehen, ne, einfach unheimlich viel Unterstützung und neue Leute, die da auf den fahrenden Zug aufspringen wollen, so ähnlich wie man nach 1933, nachdem die Nazis gewonnen haben, dann haben die danach der gewonnenen Wahl dann auch plötzlich unheimlich viel Zulauf bekommen und neue Parteimitglieder. So ähnlich kommt mir das auch vor. Etwas, was die Welt vergangene Woche in Atem hielt, beziehungsweise vorvergangene Woche, hieß WannaCry. Das war die Erpressungssoftware, die die Welt umkreiste und doch einige Nervosität in politischen und finanziellen und wirtschaftlichen Kreisen hervorrief. Und neue Angriffswellen könnten folgen. Das Schreckensszenario eines globalen Kontrollverlusts über das Internet und über alle elektronisch gesteuerten Vorgänge wäre möglich. Wir haben ja gesehen, Operationen sind ausgefallen. Wir wissen noch nicht, ob Menschen gestorben sind oder wie viele, dadurch, dass die Computer in den Krankenhäusern den Virus hatten und Patienten konnten dann nicht in den OP-Saal gefahren werden. Diese Abhängigkeit von der Software ist eigentlich erschreckend, wenn man sie nicht schützen kann. Wie eine Epidemie im Zeitraffer breitete sich der erpresserische Computercode der Gattung Ransomware aus. Lautlos, unheimlich und rasend schnell. Innerhalb nur einer Stunde waren weltweit bereits mehr als 7000 Rechner befallen, als die Attacke am 12. Mai begann. Danach gab es erst einmal kein Halten mehr. Je mehr Computer infiziert wurden, desto schneller breitete sich der Schädling aus. Weltkarten der Experten zeigen das Ausmaß des Desasters. Europa ist unter zahllosen Warnpunkten verschwunden. Die USA und Indien leuchten schrill, ebenso Teile Russlands, Chinas und Südamerikas. Experten fragen sich, steckt die berüchtigte Hackergruppe Lazarus dahinter, die in der Vergangenheit für Nordkorea gearbeitet haben soll? War es eine kriminelle Cyber-Mafia, der es um möglichst viele Bitcoins ging, das heißt das Internetgeld, das man erpressen wollte, oder ein 60-jähriger Hacker in seinem Kinderzimmer? Alles scheint vorstellbar. Noch sind die Schuldigen nicht identifiziert. Noch durchforsten Sicherheitsbehörden und Computerforensiker den Schadcode nach kleinsten Hinweisen und noch ist nicht abzusehen, wie viele Angriffswellen womöglich folgen. Mindestens 150 Länder waren betroffen, Glieder einer unheimlichen Kettenreaktion. Sie konnte Anfang dieser Woche erheblich verlangsamt werden, gestoppt scheint sie indes nicht. Wie bei einem Biovirus kursieren bereits rund 600 WannaCry-Mutationen. Nie zuvor breitete sich ein Netzstörfall derart rasend in so vielen Ländern aus und machte sich in so vielen Lebensbereichen bemerkbar. Schreckensszenarien eines globalen Kontrollverlusts werden plötzlich vorstellbar. Flugzeuge heben nicht mehr ab, Züge entgleisen, Geldautomaten versagen, das Licht geht aus, Nahrungsmittel verrotten im Lager, lebenswichtige Apparate im Krankenhaus schalten sich ab. Ein Stillstand des öffentlichen Lebens, umfassend, gleichzeitig und global. Nun wird deutlich, wie verletzlich unsere vernetzte Welt geworden ist und wie unser Alltag von Technologien abhängt, die wir nur scheinbar beherrschen. Wer sich weiter für das Thema interessiert, im letzten Spiegel war da ein umfangreicher Bericht, eine toll geschilderte Reportage. Da kann man sehr viel lernen über die Zusammenhänge der vernetzten Welt und da gibt es auch ein kleines Handbuch mit Tipps, wie man sich vor Schadstoffwehr selber am besten schützen kann oder zumindest das Schlimmste verhindern kann. Ich empfehle diesen Artikel allen, die sich ängstigen und überlegen, was ist da eigentlich passiert? Was passiert eigentlich mit unserem Computer? Soeben erreicht uns eine Sondermeldung aus dem Fußabfahrt. Wegen geht nicht und der Messias kommt nicht. Moskau. Als der sowjetische Partei- und Regierungschef Leonid Brezhnev vom Wunsch des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl hörte, Moskau zu besuchen, erlitt er einen tödlichen Herzanfall. Wir haben was auch noch gehört zu den Themen, die in den letzten Tagen hier Mode waren. Brüssel hat wieder mal Richtung Süden gespuckt, also zum Beispiel nach Spanien. Und die Europäische Kommission, die verlangen jetzt, man höre und staune auch, natürlich für das nächste Jahr, wieder für 2018, weitere Einsparungen, nochmal weitermachen mit der sogenannten Arbeitsmarktreform. Und dann sagen sie, das Defizit ist nicht gestiegen und vielleicht sogar ein bisschen zurückgegangen. Aber trotzdem bestehen noch große Risiken, dass das nicht so weitergeht, also deshalb noch mehr Einsparungen. Was neu ist, dass diesmal aus Brüssel auch das Wort Korruption in den Mund genommen wird in Bezug auf Spanien, ne? Und da wird dann unter anderem auch kritisiert, wahrscheinlich in diesem Falle mit völligem Recht, dass Spanien im Vergleich zu anderen Ländern bis jetzt noch keine Normativa rausgebracht hat oder eine ganz lasche hat zu dem Thema, wie man die sogenannten Soplos schützen könnte. Also Leute aus der Finanz- und Unternehmenswelt, die bereit sind zu singen und ihre eigenen Finanzhai-Kollegen zu denunzieren. Und es ist natürlich wäre sehr logisch zu sagen, dass viele eben diesen Schritt nicht tun, einfach weil sie Angst haben, ja, und nicht geschützt werden vom Staat, ne. Auch diese laschen Regeln, die in Spanien existieren mit im Umgang mit Lobbyisten, mit den Lobbys, die überall ihre Interessen versuchen durchzusetzen. Und auch ein Punkt, der da angesprochen wird, dass jetzt Rajoy, die jetzige Regierung, dass die Investigation, also die Ermittlungen, die Zeit, die da ist für Ermittlungen oder überhaupt bei Strafverfahren da ist, dass die reduziert werden soll. Also alles soll sehr, sehr beschleunigt werden, damit es schneller zu Urteilen kommt. Und aber die Gefahr ist natürlich die, dass bei zum Beispiel sehr komplexen Korruptionsfällen, wenn es dann um internationale Transferenzen geht und Steuerparadiese, dass dann dem Ermittlungsrichter eben keine Zeit mehr bleibt, die Nachforschung da richtig durchzuführen. Also und dann ist die Zeit, eingeräumte Zeit vorbei und dann muss man ihn eben freilassen oder Anklage einstellen. Na gut, also alles zusammen, die Schizophrenie, die da aus Brüssel immer regelmäßig wieder ankommt, sieht man eben da. Ne? Auf der einen Seite verlangen sie schärfere Arbeitsmarktreform, also wieder Entschädigung reduzieren bei, wenn Leute auf die Straße fliegen. Auf der anderen Seite beklagen sie sich über diese relativ hohe Temporalität hier, Prekarität der Arbeitsbedingungen. Ne? Also genau das, was eben die Probleme dann provoziert. Ne? Ja, und so ist ja halt unsere Welt schizophren auf allen Ebenen. Ausgesprochen blühender Film. Zieh ich zu dir hin. Vor ein paar Monaten hatten wir hier im Niemandsland über einen Film berichtet, der hieß Cerca de tu casa, nah bei dir zu Hause. Das Thema Zwangsräumungen in Barcelona kam am vergangenen Montag ganz nah auch an mein Haus, das heißt an das Haus, in dem ich lebe und wohne. Auf Straßenhöhe im Parterre existiert seit ca. 14 Jahren eine Mediathek, früher Videoclub genannt, heute DVD-Verleih, der Cyclic heißt und über ein schönes, weit gefächertes Angebot an Filmen verfügt. Schwerpunkt Art Cinema, alles toll geordnet, nach Ländern, nach Themen, nach Autoren, nach Schauspielern und so weiter. Tolle Sammlung, eine Fundgrube also. Die Adresse ist die Rec Comtal, nahe dem Triumphbogen. Nun droht die Zwangsräumung. Das Ladenlokal hat den Besitzer gewechselt. Die Miete soll ab jetzt statt 2.000 Euro 4.200 Euro betragen. Jawohl, Sie haben richtig gehört. David, der Betreiber von Cyclic, erwartete am Montag mit einer großen Zahl von Nachbarn und Anwohnern den Justizboten, der die Räumungsklage überreichen sollte. Als Medienvertreter waren zwei lokale freie Radios anwesend. Radio Contrabanda also, Niemandsland, und Radio Bronca. Ich habe da eine kleine Reportage gebastelt und ich spring die mal kurz an und dann hören wir da mal rein. Es lunes, día 21 de mayo, son las 11 de la mañana, aquí un montón de vecinos reunidos. Hola David, me han dicho que habrá un desahucio. Bien. Ja, also wie gesagt, Montag, 21. Mai, 21 Uhr vormittags, eine große Anzahl von Leuten sind da. Eine Zwangsräumung steht an, David. Ja, sie versuchen es. Das bedeutet aber nicht, dass sie es schaffen werden. Wir versuchen das zu verhindern und wir wollen mal sehen, wie viele Leute kommen werden, um in den nächsten Versammlungen den Kiez zu mobilisieren. Es geht darum zu verhindern, dass dieses Lokal sich in ein Restaurant verwandelt, einen Ort für Reiche und Oberschichtleute. Gibt es schon einen konkreten Plan dafür? Er hat keine Gewissheit, aber aufgrund von Kommentaren weiß man das. Ein Rauchabzug ist schon geplant, da hat man schon nach angefragt. Der audiovisuelle Dealer, wie er sich scherzhaft selbst nennt, der seit 14 Jahren die Leute mit Filmen versorgt, Nutzer und auch Nachbarschaftsvereine, der soll jetzt verdrängt werden. Gut, ich betone nun den kulturellen Aspekt des Cyclic-Ladens von David. Dieser wiegelt jetzt ab und erklärt, dass der Kiez ihn eigentlich erzogen habe. En el barrio, porque antes tenías también una librería, ¿no? En este aspecto te diré que más que aportar yo cultura al barrio, ha sido el barrio el que me ha culturizado a mí. Sehr bescheiden, dieser Mann, David, der ist so knapp über 40, hat eine Samurai-Frisur, einen Bart und ist im Kiez sehr bekannt und sehr beliebt. Nicht nur wegen seiner Cyclic Geschichte, sondern auch, weil er ein profunder Kinokenner ist. Gut, wie soll es weitergehen, frage ich jetzt. Heute soll dir der Zwangsräumungsbescheid überreicht werden. Was geschieht dann weiter? Es wird Widerspruch eingelegt gegen diesen Prozess und dann will man sehen, dass man gemeinsam mit den Leuten versucht, den ganzen Prozess zu verhindern und die individuellen Probleme in Kollektive zu verwandeln. Er meint, zu verhindern sei auch, dass immer mehr Kapital in den Kiez strömt, dessen Ursprung man überhaupt nicht kennt und wo man nachher nicht weiß, wem was gehört. Ich habe hier eine junge Frau, auch vor dem Mikro, sie heißt Marta und sie wohnt zwei Straßen weiter und sie erklärt, wir sind alle hier, um David und Cyclic unsere Unterstützung zu geben. Cyclic ist super wichtig für den Kiez und wir wollen, dass er bleibt. Jetzt spricht Alvaro, ein anderer Nachbar, der sagt, also, das ist eine Schande, dem David so etwas zuzumuten, 4.000 Euro für diese Ladenmiete und sein Laden ist so wichtig für die Leute hier. Der soll bleiben. Ein paar Worte zur Solidarität frage ich jetzt. Decir una frase de solidaridad. Claro, Eddie. Con Radio Contrabanda siempre. Das ist ein Kollege von Bronca. Klar, meint der Eddie mit Contrabanda immer. Also, zwei Radiofreunde vom zweiten großen freien Radio hier in Barcelona, Radio Bronca. Wir sind Kollegen und arbeiten oft zusammen. Gestern, meint dieser junge Mann, war ich erst mit Leuten von Contrabanda zusammen. Wir hatten eine Live-Übertragung aus Badalona organisiert. Ein Solidaritätskonzert. Wir werden uns nicht zum Schweigen bringen. Es ging da um politische Zensur hier in Katalonien. Er meint, nun ja. Nun ja, ich wohne hier im Kiez und seit längerer Zeit sehen wir, was passiert. Und mit Zicklik und meine Frau ist Kinofan und David hat uns um Hilfe gebeten und wir machen also mit. Die Idee ist genial. Wenn du ein individuelles Problem hast, dann mache es zu einem Kollektiven. Und das ist es, was wir versuchen zu tun. Du kannst deine Miete nicht bezahlen? Gut, kollektivieren wir den Videoclub und machen wir ein Problem für den Kiez daraus. Und wenn wir eine Einrichtung für diesen Stadtteil brauchen, dann machen wir sie daraus. Wir Anwohner müssen kollektive Antworten finden auf individuelle Probleme. Bronca, das freie Radio, sagt dazu, wir waren auf einer Veranstaltung mit David und seinem Konzept der kollektiven Verantwortlichkeit und das hat uns überzeugt. Venga. Bronca y Contrabanda muerte, están en la calle. Also, Bronca und Contrabanda, hasta la muerte, was so viel heißt wie sogar durch die Hölle. Wir gehen durch die Hölle zusammen. Ein weiterer Nachbar kommt mir hier vors Mikro. Wir sind solidarisch, wir wollen nicht, dass der Cineclub schließt. Wir sind für analogen Widerstand. Oder ein Brennpunkt analogischen Widerstands, der sei nötig und deshalb sei er hier. Ein Filmclub ist ein Gegengewicht gegen das Sterben hier im Kiez. Die Hotels, den Tourismus, die Oberflächlichkeit und die Leere. Diese Art von Gewerbetätigkeit ist wichtig und die Leute werden zusammengebracht. Entonces, defender este tipo de negocios o de lugares, bueno, creo que es importante, ¿no? Es otra forma de relacionarse también entre la gente. Am Ende, meint dieser junge Mann, wird die Stadt wählen müssen zwischen einem Restaurant oder Kultur. Und da ist eine Stadtverwaltung, die sehr, sehr langsam reagiert und ein privater Sektor, der überaus schnell ist. Und angesichts dieser Tatsache bleibt nur, sich zusammenzutun und Widerstand von unten zu leisten. Gracias. Solidaridad con David y el Videoclub. Más DVDs, menos Netflix. Solidarität mit David, mehr DVDs, weniger Netflix, sagt dieser Mann. Jetzt ist eine Nachbarin aus dem vierten Stock, Monze, die äußert sich folgendermaßen, dass es nicht zu tolerieren, sagt sie. Es kann nicht sein, dass wir nur einen Freizeitpark für Touristen und Spekulanten bekommen sollen. Ich möchte so nicht leben, das ist für mich unerträglich. Interessante Projekte wie das von David brauchen wir, Solidarität also mit David. Die Gentrifizierung vertreibt die Leute hier aus dem Kiez, das kann doch nicht sein. Ein Themenpark für Touristen, das geht nicht. Hier ist dann kein Leben mehr. Eine weitere Nachbarin aus dem dritten Stock meint, sie heißt Laura, das geht doch nicht, ein Skandal. Eine Miete von 2.000 auf 4.000 noch ohne Mehrwertsteuer zu erhöhen, das ist doch knallharte Spekulation, das ist ein Skandal. És especulació pura i dura i és un escàndol. I bueno, a més per posar un restaurant als veïns no hi estem d'acord. Ja fa 10 o 15 anys no hi vam estar d'acord i contenen, no estan d'acord a que posin un restaurant. El negoci que hi ha ja ens va bé i no volem especulació al barri, que ja n'estem una mica tips. Acaba de hablar. Laura, la vecina. Auch Agatha, die gleich um die Ecke wohnt, bekundet ihre Solidarität mit dem von der Zwangsräumung bedrohten David und sein Laden. Amb el que està passant al barri, Una mica la sensació d'impotència que tenia. Sorge um den Kiez macht sie sich auch. Sie meint dieses Gefühl der Machtlosigkeit, wenn der Kiez seine Identität und seine Treffpunkte verliert. Das ist schrecklich. Wir wollen zusammenstehen, zu David halten. Mal sehen, was passiert. I a veure, doncs, aquí fem pinya pel David i esperant que arribin. Muchas gracias. Interessant, der Gerichtsvollzieher schweifte wohl aus der Ferne ein paar Mal nahe an das Haus, hat sich aber nicht getraut, ranzukommen und den Räumungsbescheid zu übergeben. Man hat das nachher rausgekriegt, die Leute waren bis 2 Uhr. Er sollte um 9 Uhr Vormittag um morgens kommen, dann hat er angerufen und hat gesagt, er käme erst um 11. Um 11 war niemand da, um 12 war niemand da, um 1 war niemand da und um 2 war dann klar, der Typ kommt nicht mehr. Eine verhinderte Zwangsräumung also. Jan, Animo, ich würde jetzt gerne wissen, für wie viele von unseren Hörern das eine Überraschung ist oder nicht, ne? Weil man kann ja nicht ausschließen, dass einige auch in den besseren Vierteln wohnen von, und die kennen eigentlich die Verhältnisse gar nicht, wie es in anderen Stadtteilen aussieht. Und so ähnlich, der Film, den wir letzte Woche angekündigt haben, Knallhart, ja, den habe ich mir inzwischen angeguckt, sehr empfehlenswert. Da geht es auch darum, dass so ein beschütztes Söhnchen von einem aus Zehlendorf in diesem Fall, er wird vom Stiefvater zusammen mit seiner Mutter rausgeschmissen, dann müssen sie umziehen nach Neukölln und leben dann plötzlich in einer ganz anderen Welt. Schwachkopf, das siehst du nie wieder. Ist das klar? Das ist gar nichts klar. Ich reiß mir hier den Arsch auf, um irgendwie klar zu kommen. Ich bring sogar Geld mit nach Hause. Und was machst du? So, jetzt mach mal. Also, wer keine Ahnung hat, wie es hier unten aussieht, der soll sich diesen Film angucken. Knallhart heißt er vom letzten Jahr. Von 2006, Entschuldigung. Guck mal her. Mann, guck hin. Das passiert auch mit dir, wenn du nicht morgen 50 Euro bringst, verstehst du? Und jetzt nicken und verpissen. Gut, Werner, wir müssen raus. Der Kumpel Albert scharrt hier mit den Hufen. Wir müssen uns verabschieden. Tschüss, Agur. Tschüss und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an José Mujica. Pepe, mach's gut. Der ist jetzt gerade 82 geworden. Alles Gute, José, Pepe. Meine Damen und Herren, das war's. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie glücklich, werden Sie glücklich und machen Sie tolle Sachen und leisten Sie Widerstand gegen die ganzen Ungerechtigkeiten, Gemeinheiten und Schweinereien, die gewisse Herrschaften uns zumuten. Tschüss, Agur, bis nächste Woche. Jo. Thank you. der Gitarre und lang, macht Musik am Bahnhof vor dem Messausgang. Mit Löchern in den Boots, die Hacken beinahe ganz abgelaufen, trägt den grauen Pferdeschwanz. Mit nem Gummidum singt und schlägt den Beat mit dem Fuß und man könnte fast sagen, er sieht mir von Weitem sogar ähnlich, wenn auch nicht sehr, doch aus der Nähe dann überhaupt nicht mehr. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich so war wie der, doch das ist lange her. Man verändert sich, so wie der bin ich, so wie der bin ich. Den Gitarrenkasten neben sich steht er da und singt und manchmal werfe ich, wenn ich grad da bin, etwas Kleingeld ein, wenn er Cocaine singt, auch schon mal einen Schein. Er vernuschelt den Text, dazu stößt er schwer, mit der Zunge hat keine Zähne mehr. Er zischt und lispelt, aber immerhin bringt er das TH gut rüber, wenn er Englisch singt. Keine Frage, dass ein Sänger Zähne haben muss, wenn er sich keine leisten kann, ist Schluss. Adios, große Oper, egal wie begann, hier auch immer sei, ich habe Schwein gehabt. Mir schlugen die Bullen vom Springer hoch aus, 68 in Berlin die Zähne aus. Susanne, sie war damals mein Schatz, sie lieh mir das Geld für den Zahnersatz. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich so war wie der, doch das ist lange her. Man verändert sich, aus welchem Grund an seinem Platz sitzt jetzt ein Bettler mit einem Hund. Er lebt auf der Straße, der Winter wird kalt, der Sommer heiß, das ist hart, er ist alt. Doch das sieht er ganz locker, das nimmt er in Kauf, hat nichts, braucht nicht viel und ist gut drauf. Spielt und singt den Blues, denkt an Bobby Maggie. Nothing ain't worth nothing but it's free. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich wie dir, doch das ist lange her. Man verändert sich, so wie dir.